Here's a little story and it goes like this. Ich steh morgens auf und bin erstmal am Wichsen. Dann nochmal, dann nochmal, dann hol ich mir zum Abwechslung mal einen runter als Ausgleich. Yeah, trink ich viel Bier, der Lifestyle von einem Arbeitstier. Yeah, warum wollt ihr alle so sein wie ich? Warum wollt ihr alle so rhyme wie ich? Wollt ihr gar nicht, ja stimmt. Hab ich ganz vergessen, egal man fick dich. Er hatte viel Geld und noch Frauen, aber seit er arbeitslos ist, hat er richtig viel Zeit. Auch nicht schlecht, ich weiß nicht, was alle meckern tun. Ich nehm viel Drogen, wie es alle coolen Rapper tun. Doch natürlich bin ich ziemlich seriös, weil Leute finden, dass ich bös geil bin. Kein Ding, also du jetzt, Torch liebt mich, weil ich true rap, ist nicht die Hölle. Ihr wollt jetzt auch ins Game kommen? Naja, von mir aus kein Ding. Doch ihr wollt jetzt auch so schön wie ich singen? Ja, das könnt ihr euch gleich mal in die Haare schmieren, Freunde. Ihr... Ah ne, jetzt kommt ja schon wieder Strophe, okay. Scheißegal, was die Leute mir erzählen. Ich bin immer konzentriert und interessiert. Es sei denn, sie wollen mir diese Drogen verkaufen. Dann alarmiere ich sofort die örtliche Dienststelle der Stuttgarter Polizei. So geht's ja nicht, Freunde, das ist allerlei. Ich mein allerhand, aller Funk. Gott, wo ist der Unterschied? Ich hab den Beat. Wenn ihr ins Game wollt, dann stellt euch vorne an. Denn hinten ist besetzt von mir. Ich ficke Rap von hinten. Also jetzt nochmal für die langsamen Kollegen. Funk schaut nicht jeden Tag Pornos von wegen. Solche Gerüchte lassen wir gar nicht erst aufkommen. Du bist echt hart, weil deine Eltern für dich aufkommen. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich benutze dieses Ding vom Saturn als Cockring. Yeah, Hammerharte. Okay. Ihr wollt auch so cool wie F-Rhyme. Wer ist dieser F eigentlich? Keine Ahnung, was ihr meint. Ganz ehrlich, es ist einfach einfach cool. Also im übertragenen Sinne jetzt sozusagen, ja, also aufgepasst. Ja, was soll ich da jetzt noch sagen, ey? Das ist die Hölle, das ist die absolute Hölle, das ist die Unterhölle sozusagen, also unter. Regnet ultra, hört mal. Egal, also tschüss.